Ich weiß genau, wie dir zumute ist, Roger. Aber damit, dass du mich anbrüllst, kommt Anna auch nicht schneller wieder zum Vorschein. Entschuldige, Bill. Aber irgendwie muss ich mir Luft machen. Und dieser Perroquet... Roger, ich bin sicher, dass Perroquet weiß, was er tut. Ach, ein Beamter. Erst verschwindet meine Frau spurlos. Nichts geschieht. Dann lässt er meinen alten Schwiegervater beschatten, bis er ihm unter den Händen weg entführt wird. Und schließlich schleppt er uns in diesen drittrangigen Nachtclub. Auf Spesen natürlich. Unter dem Vorwand, den Besitzer einem Routineinterview zu unterziehen, das zu nichts führt. Du hast vielleicht recht, Roger. Aber er kann ja schließlich auch nicht zaubern. Aber ich kann doch nicht hier in Paris ewig herumsitzen und geduldig abwarten, bis Inspekteur Perroquet seine Nachforschungen erfolglos abgeschlossen hat. Nein, das sollst du auch nicht. Sondern? Hast du je etwas von den Barbus gehört? Den Namen habe ich sicher schon irgendwo gelesen. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Du weißt sicher, dass die Franzosen, wenn es sich um Geheimdienstangelegenheiten handelt, nichts dem Zufall überlassen. Stimmt, in dieser Hinsicht sind sie unserem Secret Service wahrscheinlich sogar überlegen mit ihrem Deuxième Bureau oder wie das Ding heißt. Genau. Und seit dem Algerienkrieg besitzen sie sogar eine Art Elitetruppe auf diesem Gebiet. Eben Les Barbus, die Bärtigen. Allerdings werden ihre Dienste nicht offiziell zur Kenntnis genommen, geschweige denn ausgezeichnet. Und? Trinken wir etwa deshalb unseren Aperitif hier im Jardin des Plantes wie harmlose Touristen? Ja, auch. Du weißt, Roger, ich habe die verschiedenartigsten Bekannten in Paris. Unter anderem einen gewissen Guy Laroche. Er gehört zu den Barbus. Ich würde ihn nicht unbedingt den Freundinnen junger Mädchen oder der moralischen Aufrüstung empfehlen. Aber ich bin überzeugt, dass er unser Mann ist. Für Geld natürlich, weniger für gute Worte. Geld? Laroche ist ein Fachmann, Roger. Kein Dilettant. Dafür verlangt er seine Bezahlung. In bar übrigens. Aber auch erst, wenn er Resultate vorweisen kann. Gales Bank wird dir doch ein paar Hunderte zur Verfügung stellen, oder? Pfund? Pfund. Also gut. Kannst du dich mit diesem Laroche in Verbindung setzen? Das habe ich bereits getan. Dort drüben sitzt er. Was? Der mit dem Bart natürlich. Wenn ich ihm jetzt mit der Zeitung ein Zeichen gebe, kommt er sofort an unseren Tisch. Siehst du? Was täte ich ohne dich, Bill? Ich möchte noch hinzufügen, Roger, dass Laroche eine Zeit lang Mitglied von de Gaulles persönlicher Leibgarde gewesen ist. Er ist also bestimmt auch nicht so zimperlich, was internationale Zwischenfälle betrifft. Wie du richtig sagst, unser Mann. Hier ist er. Guy, das ist Roger Gale. Guy Laroche. Ich freue mich sehr, Monsieur Laroche. Enchanté, Monsieur. Salut, Bill. Salut, Guy. Garçon? Noch ein Galvados. Oui, Monsieur. Nun, Guy, hast du bis jetzt schon etwas herausfinden können? Ja. Es war sogar relativ einfach für mich, weil ich inoffiziell natürlich zur Beobachtung der ungarischen Handelsdelegation abkommandiert bin. Ich überwache die Herren Delegierten, allerdings nur in ihrer sogenannten Freizeit. Was ist mit dieser Julie Dassin? Ich weiß nur so viel, Janosch Pastor alias Maurice Sepsch besucht regelmäßig une petite amie in einer Wohnung in der Rue Javert. Und dort ist doch auch dieser Nachtclub, diese Chat Fascheuse, nicht wahr? Ja, sehr richtig. Und die Wohnung, die Pastor besucht, ist im ersten Stock eines Gebäudes, fast direkt neben der Chat Fascheuse. Zwischen den beiden Häusern befindet sich nur noch ein kleines Bistro. Hast du mit der Concierge gesprochen? Aber natürlich. Und? Die Besitzerin der Wohnung ist Mademoiselle Julie Dassin. Donnerwetter! Hat die Concierge eine Beschreibung gegeben? Nein, sie sagt, sie hat Mademoiselle Dassin überhaupt noch nie gesehen. Das ist doch lächerlich. Nicht unbedingt, Roger. Außer der Tatsache, dass sie im Hotel nach Anna gefragt und eine Zeit lang in der Chat Fascheuse gearbeitet hat, scheint die Existenz dieser Mademoiselle Dassin ja wirklich äußerst fragwürdig. Außerdem ist die Concierge noch nicht lange in dem Haus. Sie meint, die Wohnung sei ein Pied-à-terre in der Stadt für Mademoiselle Dassin, die eigentlich auf dem Land wohnt. Während ihrer Abwesenheit vermietet sie die Wohnung an Freunde und Bekannte. Wohnt denn im Moment überhaupt jemand dort? Ja, eben die mysteriöse junge Dame, die Janosch Pastor zu besuchen pflegt. Weißt du, wer sie ist? Bis jetzt nicht, aber früher oder später müssen wir uns ja sowieso die Wohnung einmal von innen genauer ansehen. Und wie wollen Sie das bewerkstelligen? Glauben Sie mir, Monsieur Gale, wir Barbus haben eine gewisse Erfahrung in diesen Dingen. Mein lieber Tibor, wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Ich hoffe, du hast dir meinen Vorschlag durch den Kopf gehen lassen. Was hätte ich wohl sonst tun sollen? Eben. Deshalb habe ich dir auch keine Zeitung, Bücher oder Fernsehapparat zur Verfügung gestellt. Du hättest mich immerhin schlafen lassen können. Ja. Es ist erstaunlich, wie ungeschickt gewisse Leute vorgehen, wenn sie einen, sagen wir, Gast von irgendetwas überzeugen wollen. Dunkelarrest, körperliche Misshandlung, sonstige Grausamkeiten. Wenn doch eine höfliche Erkundigung nach dem Wohlbefinden des Gastes alle Viertelstunden sämtliche gewünschten Resultate zeitigt. Sämtliche? Bist du so sicher, Maurice? Du siehst nicht gut aus, Tibor. Ich fürchte, du bist überhaupt nicht sehr gesund. Du brauchst frische Luft und Bewegung. Vor allen Dingen stört mich deine Gesellschaft, Maurice. Mit anderen Worten, du möchtest wieder frei sein, nicht wahr? Die Entscheidung liegt bei dir, Tibor. Sag endlich, was du von mir willst. Ich hab's dir gesagt. Ich glaube nicht, dass das alles ist. Vielleicht hättest du mir nicht so viel Zeit zum Nachdenken geben sollen. Inwiefern? Nun, dein idiotisches Gerede über die Vergangenheit, die wir beide vergessen sollten, das ist doch Blödsinn. Du hast mich nicht jahrelang beschatten und schließlich entführen lassen, in der Hoffnung, eine in die Brüche gegangene Freundschaft wieder notdürftig zu kitten. Und angenommen, du hast recht? Wir sind ja schließlich keine Kinder mehr, Maurice. Ich bin ein Geschäftsmann. Und du hältst dich wahrscheinlich für einen Staatsmann oder zumindest für einen Diplomaten. Machen wir doch Schluss mit den sogenannten Höflichkeiten. Hier handelt es sich um eine reine geschäftliche Transaktion. Der Preis ist meine Tochter. Was willst du dafür einkaufen? Du ziehst also eine rein geschäftliche Verhandlung vor? Ja, glaubst du denn, dass ich auf irgendeiner anderen Basis überhaupt mit dir verhandeln würde? Ich warne dich, Tibor. Bis jetzt bin ich freundlich zu dir gewesen. Ich kann meine Methode auch ändern. Willst du mich etwa foltern? Ich zweifle nicht daran, dass dir das Spaß machen würde, aber du wirst nichts aus mir herausbekommen. Komischerweise glaube ich das auch. Außerdem bin ich, obwohl du das bezweifeln wirst, kein Sadist. Es tät mir ausgesprochen leid, dich physisch zugrunde richten zu müssen. Also? Ich verlange zwei Dinge von dir, Tibor. Erstens, ein unterzeichnetes Geständnis, dass du während deiner Emigration in London durch deine internationalen Bankverbindungen eine Verschwörung gegen die Regierung, die ich hier repräsentiere, angezettelt hast. Was nützt dir das? Du weißt genau, dass das nicht stimmt. Sobald ich ein solches Dokument in meiner Hand habe, wird es für dich unmöglich sein, jemals wieder in dein Vaterland zurückzukehren. Im Weiteren rechtfertigt es den finanziellen und personellen Aufwand, den es brauchte, um dich die ganze Zeit unter Beobachtung zu halten. Deine Regierung hat also gewisse Zweifel an deiner Geschäftsführung, um nicht zu sagen, an deiner Person. Lass das meine Sorge sein. Mit Vergnügen. Und was verlangst du weiter von mir? Eine detaillierte Liste aller Personen, die an dieser Verschwörung beteiligt sind. Eine genaue Beschreibung der Nachrichtenübermittlung und so weiter. Ich gebe dir mein Wort, dass außer mir niemand diese Liste je zu Gesicht bekommen wird. Dein Wort, Maurice? Das ist keine Antwort. Du hast mich doch auch einmal ganz gut gekannt, Maurice. Wie hast du dir einbilden können, dass ich je auf diesen Kuhhandel eingehen würde? Lassen wir doch die großen Töne für den Moment, Tibor. Ich bin sicher, du wirst dich umstimmen lassen. Von deiner Tochter. Soll ich sie hereinbitten? Anna? Was hast du mit ihr gemacht, Maurice? Nichts, ich schwöre dir. Du wirst dich selber davon überzeugen können. Schick die junge Dame herein, schnell. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass mich Anna zu einer solchen Gemeinheit überreden wird. Es sei denn, du hast sie durch Drogen oder Hypnose willfährig machen lassen. Wie gesagt, du sollst sie selber sehen. Vater? Anna, mein Liebling, bist du... Wie geht es dir? Ausgezeichnet. Was habe ich dir gesagt? Bist du wirklich nicht misshandelt worden? Wirklich nicht, Vater. Natürlich war es schrecklich langweilig, so eingeschlossen zu sein. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Deinetwegen. Lass mich mit Anna allein, Maurice. Das ist leider nicht möglich. Wir haben unsere geschäftliche Transaktion noch nicht abgeschlossen. Mrs. Gale, Sie wissen, was ich von Ihrem Vater will? Ja. Du weißt es? Er hat es mir gesagt. Und mir hat er gesagt, dass du mich überreden würdest, auf seinen Vorschlag einzugehen. Das stimmt. Du meinst doch nicht etwa... Doch. Es bleibt dir keine Wahl, Vater. Also haben sie dich doch unter Druck gesetzt. Sie haben mit mir gesprochen. Das ist alles. Ohne dich schlafen zu lassen. Ich habe im großen Ganzen sehr gut geschlafen. Ich verstehe es nicht. Es ist ganz einfach. Mrs. Gale ist eben eine vernünftige junge Dame, die imstande ist, sich mit den Tatsachen abzufinden. Tatsachen? Vielleicht sollte ich sagen, die harten Tatsachen. Gib mir, was ich von dir verlange, und du wirst sofort auf freien Fuß gesetzt. Mrs. Gale wird hierbleiben, bis deine Angaben geprüft sind. Wenn alles stimmt, was ich dringend hoffe, wird sie ebenfalls freigelassen. Und wenn ich mich weigere? Da ich weiß, wie schmerzlich es für dich ist, alte Erinnerungen aufzufrischen, habe ich es übernommen, Mrs. Gale an das Schicksal ihrer Mutter zu erinnern. Ich verstehe. Nun, Anna? Mein ganzes Leben mit Roger steht auf dem Spiel, Vater. Verstehst du das denn nicht? Vielleicht will ich es nicht verstehen. Bist du dir wirklich klar darüber, was du von mir verlangst, Anna? Ja, Vater. Ich soll meine Freunde, die paar, die mir noch geblieben sind, verraten? Willst du, dass ich meine Zukunft zugunsten deiner Vergangenheit opfere, Vater? So hast du noch nie mit mir gesprochen, Anna. Ich wollte dich nicht verletzen, Vater. Aber unsere Generationen sind nun einmal verschieden. Sie glauben an verschiedene Dinge. Anna. Es tut mir schrecklich leid, Vater. Aber ich kann nichts anderes sagen. Es ist die Wahrheit. Dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Du bist einverstanden? Ja. Aber lasst mir ein wenig Zeit. Ich gebe dir 3 Stunden. Ich muss zu einem offiziellen Bankett und werde dich unterwegs bei deinem Hotel absetzen, um dir mein Vertrauen zu beweisen. In 3 Stunden treffen wir uns in der Rue Javert, Nummer 21, 1. Stock. Falls du etwa daran denkst, dich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, oder falls deine Angaben falsch sein sollten, wird deine Tochter die Konsequenzen tragen. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Ja. Gut, Mrs. Gale kommt mit mir. Wenn du Roger siehst, Vater, grüße ihn von mir und sag ihm, dass es mir gut geht. Ich muss ihm sagen, was du von mir verlangt hast. Er wird es verstehen. Ich verstehe es einfach nicht. Das kann Anna nicht gesagt haben. Leider doch, Roger. So unwahrscheinlich es auch klingt. Und La Roche, Sir? Er muss sofort seine Nachforschungen einstellen, Mr. Summers. Nein, Bill. Wenn Morris merkt, dass ihm jemand auf den Fersen ist, wird es Anna büßen müssen. Und wenn wir nichts unternehmen, wird dieser saubere Morris morgen oder übermorgen abreißen und Anna mitnehmen. Willst du, dass sie hinter den eisernen Vorhang verschwindet wie deine Frau? Das ist nicht fair, Roger. Wir sind hier nicht auf dem Fußballplatz. Nimm bitte ab, Bill. Mhm. Hallo? Guy? Ja, hier ist Bill. Was? Heute Abend? Bist du sicher? Bitte? Also los, komm sofort herauf. La Roche sagt, Pastor wird auf dem Rückweg von einem offiziellen Bankett, also in ungefähr 2 Stunden in der Rue Javert erwartet. Er meint, wir sollten so bald wie möglich aufbrechen, damit wir uns dort installieren können. Nein, ich muss ihn allein treffen. Denk an Anna. Bitte fang nicht wieder an, Vater. Wir haben uns entschieden. Glaube mir, ich verstehe deine Bedenken nur zu gut. Aber wenn wir uns auf das sogenannte Ehrenwort eines Freundes Sepsch verlassen, sind wir alle zusammen verloren. Ich bin ein hilfloser alter Mann und kann nichts tun. Also gut, ich bin einverstanden. Tu, was du für gut findest, Roger. Herein! Monsieur, bonsoir. Salut, Guy. Darf ich Ihnen Mademoiselle Julie Dassin vorstellen? Mademoiselle Dassin? Was? Aber entschuldigen Sie, aber heißen Sie tatsächlich Julie Dassin? Allerdings. Monsieur La Roche, wollen Sie mich nicht diesen Herrn vorstellen? Oh, entschuldigen Sie, Mademoiselle, selbstverständlich. Monsieur Hunter, Gale, Summers. Enchanté, Monsieur. Sehr erfreut. Enchanté. Und Sie sind wirklich Julie Dassin? Jedenfalls war ich bis jetzt dieser Meinung. Ihrer Überraschung nach zu urteilen, haben Sie offenbar jemand anderes erwartet. Wir hatten gedacht... Von meiner Concierge habe ich gehört, dass man in meiner Wohnung in der Rue Javert nach mir gefragt hat. Das hat mich etwas überrascht, denn ich bin selten in Paris. Ich ziehe das ruhigere Leben auf dem Land vor. Aber ich wollte der Sache nachgehen und deshalb bin ich heute in die Stadt gekommen. Sozusagen vor meiner Wohnungstür traf ich Monsieur Laroche, der mir erklärte, dass man während meiner Abwesenheit meinen Namen und meine Wohnung zu mehr als zweifelhaften Zwecken benutzt habe. Milde ausgedrückt. Aber Sie müssen doch wissen, wem Sie Ihre Wohnung während Ihrer Abwesenheit überlassen haben. Die Concierge erwähnte eine junge Dame. Das ist eine Familienangelegenheit, über die ich mich nicht mit Fremden zu unterhalten pflege. Ich bitte Sie inständig, Mademoiselle, helfen Sie uns. Die Angelegenheit ist äußerst dringend. Es geht um meine Tochter. Also, die betreffende junge Dame ist meine Nichte. Die Tochter meiner verstorbenen Schwester. Ihre Nichte? Ja. Deshalb hat sie sich wahrscheinlich auch ohne Skrupel meines Namens bedient, wann immer es ihr beliebte. Ihr richtiger Name, unter dem sie auch ihrem Beruf nachgeht, lautet Mariette Gallet. Ist sie identisch mit der Mariette Gallet, die in der Stadt Fachhöse arbeitet? Leider, ja. Ich bedauere es außerordentlich. Aber Mariette hat nie auf meine Vorhaltungen gehört. Andererseits konnte ich mich nicht plötzlich überhaupt nicht mehr um sie kümmern. Ich bin ihre einzige Verwandte. Man kann nicht immer nur das Richtige tun. Man hat zwar einen Kopf, aber auch ein Herz. Unglücklicherweise. Aber nun müssen Sie mir eine Frage beantworten, Monsieur. Was hat meine Nichte verbrochen? Das ist schwierig zu sagen. Sie handelt bestimmt im Auftrag von jemandem. Ja, zum Beispiel von Laszlo Gallas, dem Besitzer der Stadt Fachhöse. Langsam wird mir alles klar. Mariette Gallet arbeitet für Gallas. Gallas arbeitet für Sepsch. Mariette Gallet wird ausgeschickt, Anna unter irgendeinem Vorwand in die Stadt Fachhöse zu bringen. Und zu diesem Zweck benutzt sie den Namen Julie Dassin. Und ihre Wohnung, respektive ihre Wohnung, Mademoiselle, wird regelmäßig von Maurice Sepsch aufgesucht. Glaubst du, dass sie Anna dort versteckt halten? Ich könnte es mir vorstellen. In kurzer Zeit werden wir es wissen. Sie haben doch Ihre Schlüssel, Mademoiselle Dassin. Selbstverständlich. Aber wer ist Moritz Sepsch? Ich werde es Ihnen unterwegs alles erklären. Sobald wir in der Rue Javert sind, gehen Sie, Mademoiselle, und Monsieur Gale mit mir in Ihre Wohnung und klären die Situation ab. Bill und Monsieur Hunter warten in einem Hinterzimmer im ersten Stock des kleinen Bistros, das zwischen dem Haus Nummer 21 und der Stadt Fachhöse liegt. Der Besitzer ist ein alter Freund von mir, der mir schon bei verschiedenen kleinen Unternehmungen geholfen hat. Darling, Roger. Roger? Darling, das ist ja wundervoll. Auch du. Aber wie in aller Welt kommst du denn hierher? Würden Sie mich bitte vorstellen? Es ist schließlich meine Wohnung. Anna, das ist Mademoiselle Julie Dassin. Was? Ich kenne doch Mademoiselle Dassin und sie ist... Wesentlich jünger, wollen Sie sagen, Madame, nicht wahr? Ja... Ich meine... Deine Mademoiselle Dassin heißt eigentlich Mariette Gallet und ist die Nichte der richtigen Mademoiselle Dassin, der übrigens auch diese Wohnung gehört. Ihre Gastgeberin, sozusagen, Madame. Mein Name ist Laroche vom Deuxième Bureau. Ach so. Jedenfalls kommen Sie gerade recht, Mademoiselle, um mit uns ein Glas Cognac zu trinken. Nicht aus Ihrem Schrank, übrigens. Das will ich auch sehr hoffen. Was heißt mit uns? Inspekteur Perroquet leistet mir Gesellschaft. Perroquet. Der alte Fuchs, das hätte ich mir denken können. Ich freue mich außerordentlich, Sie zu sehen, Monsieur Laroche. Ganz meinerseits, Inspektor, trotzdem Sie mir in diesem Fall zuvorgekommen sind. Das kann vorkommen, wie Sie wissen. Wie wir beide wissen. Entschuldigen Sie bitte vielmals, wenn ich diesen außerordentlich höflichen und witzigen Dialog zwischen zwei rivalisierenden Polizeiabteilungen unterbreche. Aber ich möchte nun endlich wissen, was diese ganze makabre Komödie zu bedeuten hat, Anna. Erst verschwindest du spurlos. Und dann willst du Bill Summers in der Stadt Fascheuse nicht kennen und schließlich finde ich dich hier im Absteigequartier von Maurice Sepsch oder Janosch Pastor oder wie du willst. Darf ich Sie kurz unterbrechen, Monsieur Gale? Ihre charmante Gattin hat während der ganzen Zeit sehr hart gearbeitet. Und zwar in meinem Auftrag. Was? Roger, Darling, du hast doch nicht etwa im Ernst geglaubt, ich sei ins feindliche Lager übergelaufen. Was hätte ich denn sonst glauben sollen, nach dem, was mir dein Vater von eurem Gespräch bei Sepsch erzählt hat? Du hättest Vertrauen zu mir haben können. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber es scheint mir, wir vergessen die Hauptpersonen in dieser Komödie, Monsieur Sepsch alias Pastor. Und mich, Monsieur, wenn ich so sagen darf. Ich versichere Ihnen, Mademoiselle Dasson, es wird nicht mehr lange dauern, bis sich alles aufgeklärt hat. Das hoffe ich sehr. Ja, aber Laroche hat recht, Inspekteur. Wie lange dauert es noch, bis Sepsch auftaucht? Noch eine halbe Stunde mindestens. Der Vorteil, wahrscheinlich der einzige, von offiziellen Banketten ist der, dass sie nach einem mehr oder weniger genauen Zeitplan ablaufen. Dann kann ich dir wenigstens noch das eine oder andere erklären, Roger. Weißt du, du kennst mich eben noch nicht so gut, wie du gemeint hast. Ein guter Polizist weiß immer, wenn es angezeigt ist, zu verschwinden. Nicht wahr, Laroche? Er sollte es wenigstens wissen. Ich schlage also vor, dass wir uns für kurze Zeit in Mademoiselle Dassins Küche zurückziehen, wo ich Ihnen meinen Plan erklären werde, Laroche. Ausgezeichnet. Stört es, wenn ich mitkomme? Aber im Gegenteil, es ist mir ein Vergnügen, Mademoiselle. Also, schieß los, Anna. Weißt du, in gewisser Hinsicht bin ich ziemlich hart gesotten, Roger. Wahrscheinlich kommt es davon, dass ich schon mit 9 Jahren eine Revolution miterlebt habe. Als du Vaters absurden Vorschlag annahmst, Maurice Sepsch in Paris für ihn aufzustöbern, habe ich mir alles reiflich überlegt. Und bist mitgegangen? Nicht nur das. Ich wollte das Ganze ein für alle Mal erledigt haben. Schon allein Vaters wegen. Nach dem Telefonanruf in London war doch ganz klar, dass diese Julie Dassin im Auftrag von Sepsch handelte. Ach so, du bist also absichtlich mit ihr gegangen? Natürlich. Es war eine einmalige Gelegenheit, mit Sepsch in Kontakt zu kommen und herauszufinden, was er im Schilde führte. Das hätte ich eigentlich ahnen müssen. Eigentlich ja. Ich bat also Julie Dassin, einen Moment in der Hotelhalle zu warten, unter dem Vorwand, ich müsse mich umziehen. Während dieser Zeit telefonierte ich der Polizei. Mit Perroquet? Richtig. Und er war sofort einverstanden, trotz der Gefahr für dich? Roger erkennt seinen Beruf und weiß, was ein guter Köder ist. Aber er versprach auch, mich nicht aus den Augen zu lassen und dafür zu sorgen, dass mir nichts geschehe. Na, wenigstens etwas. Perroquet riet mir, den grässlichen Job in der Stadt Fascheuse anzunehmen, weil Sepsch dort verkehre. Ich glaube, ich habe meine Rolle als unschuldiges junges Mädchen gar nicht so schlecht gespielt. Aber ich durfte natürlich Bill Summers auf keinen Fall kennen. Sonst hätte der widerliche kleine Carlos, der mich dauernd beobachtete, sofort Verdacht geschöpft. Jetzt verstehe ich natürlich alles. Schließlich kam Sepsch in den Nachtclub. Ich benutzte die Gelegenheit, einen Streit mit Carlos vom Zaun zu brechen. Ich ging sogar so weit, an die ritterlichen Instinkte von Sepsch zu appellieren. War das nicht etwas zu offensichtlich? Vielleicht. Aber es hat funktioniert. Ich kam aus der Stadt Fascheuse weg. Und Sepsch hatte das Gefühl, dass ich ihm verpflichtet war. Womit ich nicht gerechnet hatte, war Vaters Entführung. Nur, ich dachte schon, das hättest du ebenfalls mit einberechnet. Nein, leider nicht. Und glaube mir, es war schrecklich, meinem armen Vater sozusagen in den Rücken zu schießen. Aber ich musste Sepsch unter allen Umständen davon überzeugen, dass ich völlig auf seiner Seite stand. Und vor allem, ich musste Vater aus seinen Klauen befreien. Aha. Entschuldigen Sie, aber jetzt müssen wir gehen, Monsieur Gale. Und Anna? Bleibt hier. Allein natürlich. Sie sind wohl nicht ganz bei Trost, Laroche. Anna... Aber, Darling, ich muss doch die Rolle zu Ende spielen. Sepsch hat mich auf dem Weg zu seinem Bankett hierher gebracht und in der Wohnung eingeschlossen. Wenn er jetzt kommt und ich bin nicht da, fliegt alles auf. Das musst du verstehen, Roger. Ja, schon, aber... Machen Sie sich keine Sorgen, Monsieur Gill. Inspekteur Perroquet hat sämtliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Kann ich mich darauf verlassen? Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Madame Gill kein Haar gekrümmt wird. Das hat ja eine Ewigkeit gedauert, Roger. Wo ist Anna? In Mademoiselle Dassins Wohnung. Was? Ihr habt sie einfach dort sitzen lassen? Seid ihr verrückt? Reg dich nicht auf, Vater. Es geht Anna ausgezeichnet. Und es wird ihr auch nichts geschehen. Es war alles ganz anders, als wir gedacht hatten. Anna hat die ganze Zeit mit Inspekteur Perroquet zusammengearbeitet. Ja, aber... Wir haben jetzt kaum Zeit für lange Erklärungen. Sepp ist bereits unterwegs. Sind Sie bereit, La Roche? Von diesem Fenster aus kann ich die Haustüre von Nummer 21 sehen. Sobald Sepp vorfährt, brauche ich nur einzuschalten. Einschalten? Was willst du denn einschalten, Guy? Ganz einfach. Ich hoffe, Mademoiselle hat nichts dagegen, dass wir uns erlaubt haben, ein paar Mikrofone in ihrem Salon zu installieren. Diese Mikrofone sind mit einem Aufnahmegerät verbunden, das in der Schublade des Buffets dort drüben untergebracht ist. Das ist Hausfriedensbruch, Inspekteur. Ich weiß, Mademoiselle. Und ich entschuldige mich in aller Form. Ich nehme Ihre Entschuldigung an. Aber nur, weil es jetzt auch schon nicht mehr darauf ankommt. Was versprechen Sie sich denn von diesem Trick, Herr Inspektor? Jetzt fährt drüben ein Taxi vor. Ist es Sepsch? Ja. Er steigt gerade aus. Pünktlich auf die Minute. Sehr befriedigend. Einschalten, La Roche. Eingeschaltet. Band läuft. Nichts. Ich dachte... Bitte haben Sie Geduld, Monsieur Hunter. Wir sind nicht nur hier, um zu spionieren. Wir brauchen Beweismaterial, das wir gegen Sepsch verwenden können. Und meine Tochter? Beruhigen Sie sich, Monsieur Hunter. Ihre Tochter ist... Still, Madame Gill. Aber Sie wissen ja, wie es bei solchen offiziellen Anlässen zugeht. Reden, reden, nichts als reden. Ich kann es mir vorstellen. Über internationale Zusammenarbeit, Koexistenz und solchen Unsinn. Kommen Sie. Setzen Sie sich zu mir aufs Sofa. Darf ich? Warum nicht? Sie sehen müde aus. Ich bin müde. Schrecklich müde. So, das ist besser, nicht wahr? Allerdings. Sie sind eine erstaunliche Frau, Anna. Ich darf Sie doch Anna nennen. Selbstverständlich. Wir kennen uns ja von früher her. Aber warum bin ich erstaunlich? Sie, wie soll ich sagen... Sie schrecken nicht vor mir zurück? Nein. Warum sollte ich? Aber Sie wissen doch, was mit Ihrer Mutter geschehen ist. Nein. Weiß es überhaupt jemand? Ja. Ich. Erzählen Sie es mir bitte. Sie ist gestorben in Sibirien. Das habe ich immer vermutet. Es ist meine Schuld. Ich habe sie den Russen ausgeliefert. Das hat mir mein Vater gesagt. Und Sie können das natürlich nicht verstehen. Wie sollten Sie auch in Ihrem Alter? Spielt das eine Rolle? Für mich schon. Warum? Wegen der Vergangenheit. Der verdammten und verfluchten Vergangenheit. Ich will sie endlich vergessen und nur noch an die Zukunft denken. Und an Ihre politische Karriere. Och, zum Teufel mit meiner politischen Karriere. Leute wie Sie, Anna, die so bequem und beschützt in der kleinbürgerlichen Welt des Westens leben, die sich weder vor Freunden noch vor Feinden fürchten müssen, Sie machen sich ja gar keine Vorstellung davon, was ein Leben hinter dem eisernen Vorhang bedeutet. Bitte, bitte, ich kann mich nicht beklagen. Es geht mir gut. Man hat mich einen kommenden Mann genannt. Soll ich denn bis an mein Lebensende ein kommender Mann bleiben? Warum sagen Sie mir das alles? Weil ich will, dass Sie mir helfen. Freiwillig, wenn möglich. Oder auch unfreiwillig, wenn Sie mich dazu zwingen. Ich gehe nicht nach Ungarn zurück, Anna. Ach. Wollen Sie mir einen Vorwurf daraus machen? Ich sage Ihnen, ich habe genug. Genug von den ewig gleichen Schlagworten. Den ausdruckslosen grauen Gesichtern, den unerträglich falschen Werten. der selbstbewussten Armseligkeit, den unaufhörlichen Machtkämpfen, die mit schöner Regelmäßigkeit ihre Opfer fordern. Ich hab satt. Ich gehe. Aber wie wollen Sie das machen? Dazu brauche ich eben Sie, Anna. Mich? Sie und Ihren Vater. Sie müssen Ihrem Vater zureden, vernünftig zu sein. Wenn Ihnen das gelingt, werde ich die Dokumente, die er mir heute Abend bringt, zerreißen. Ich verlange einzig und allein, dass er mich als alten Freund nach England bringt und dort den Behörden gegenüber für mich bürgt. Das ist alles. Wovon wollen Sie denn in England leben? Ihr Vater ist ein reicher Mann. Das heißt, er soll Sie unterstützen? Zum Teil. Ich besitze aber auch geheime Informationen, die für die britische Regierung von höchstem Interesse sind. Und wenn mein Vater sich weigert, auf Ihren Vorschlag einzugehen? Wenn ich ihn nicht überzeugen kann? Dann habe ich sein unterschriebenes Geständnis und die Liste seiner Freunde. Außerdem werden Sie mit mir in Ihre alte Heimat zurückkehren, Anna. Sie wissen, was das heißt. Ja, ich weiß. Aber ich will nicht, dass es so weit kommt. Es darf nicht. Nicht noch einmal. Was meinen Sie damit? Glauben Sie denn, dass es ein Vergnügen ist, zum Verräter an seinen Freunden zu werden? Warum haben Sie es aber trotzdem getan? Aus Notwehr. Zur Zeit des Aufstandes war ich als Freund Ihres Vaters, des internationalen Bankiers, verdächtig. Ich musste meine Loyalität dem neuen Regime gegenüber unter Beweis stellen. Und wenn mein Vater in Budapest geblieben wäre, hätten Sie ihn dann auch den Russen ausgeliefert? Ja. Dieser Lumpenwesen. Freundschaft bedeutet für Sie nichts. Nichts bedeutet auch nur das Geringste, wenn man tot ist. Es wird langsam Zeit, dass Ihr Vater kommt. Ich hoffe, er hat keine Dummheit gemacht und etwa die Polizei. Das reicht doch, Perroquet, nicht wahr? Vollständig. Nun, Monsieur Hunter. Was ist das? Das verabredete Signal Ihrer Tochter, dass Sepsch anfängt, ungeduldig zu werden. Aber wie? Eine einfache Taste unter dem Teppich vor dem Sofa. Haben Sie sonst noch irgendwelche Veränderungen in meiner Wohnung vorgenommen, Inspekteur? Nein, ich versichere Sie, Mademoiselle. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, Monsieur Hunter. La Roche und ich werden Sie begleiten. Mademoiselle Dassin, Monsieur Gale und Monsieur Summers bleiben am besten hier. Was? Wir sollen beim Schlussbouquet nicht dabei sein? Oh, das ist aber nicht nett von Ihnen, Inspekteur. Sie können ja mithören, wenn Sie wollen. Da bist du ja endlich, Tibor. Ich hatte schon angefangen, mir Gedanken zu machen. Du solltest mich besser kennen, Maurice. Vielleicht. Nun, du hast genügend Zeit gehabt. Wo sind die Papiere? Ich habe sie nicht mitgebracht, Maurice. Du bist dir über die Konsequenzen im Klaren, Tibor. Absolut. Ich war der Meinung, du hättest unserer geschäftlichen Transaktion zugestimmt. Allerdings. Also? Ich sehe es vor, geschäftliche Transaktionen im Beisein von Zeugen abzuwickeln. Darf ich dir diese Herren vorstellen, Maurice? Inspekteur Jean Perroquet von der Sûreté Nationale und Monsieur Guy Laroche vom Deuxième Bureau. Also hast du trotz meines Rates die Polizei verständigt? Wie du siehst. Ihre Legitimation, Monsieur. Bitte, hier. Voilà. Danke. Sie sind sich hoffentlich im Klaren darüber, dass ich diplomatische Immunität genieße. Die selbstverständlich nicht angetastet wird, Monsieur Sepsch. Pardon, Monsieur Pastor. Was soll denn diese Farce bedeuten? Es handelt sich um eine Abrechnung, Maurice. Ich warne dich. Und Sie, Monsieur. Drei meiner Leibwächter stehen vor dem Haus. Standen vor dem Haus, Monsieur Sepsch. Sie scheinen sich unglücklicherweise in einen Streit mit ein paar Betrunkenen aus dem benachbarten Bistro eingelassen zu haben. Sie sind in Schutzhaft genommen worden. Vorübergehend, natürlich. Der Botschafter meines Landes wird sich in dieser Sache an Ihr Außenministerium wenden, Monsieur. Zweifellos wird zu gegebener Zeit eine offizielle Entschuldigung meiner Regierung veröffentlicht werden. Ein bedauerliches Missverständnis. Du willst mich also umbringen, Tibor. Hier vor den Augen deiner Tochter und deiner Zeugen, die man da eher als Komplizen bezeichnen müsste. Aber keineswegs. Abgesehen davon, dass ich jede Gewaltanwendung hasse, ist es doch gar nicht mehr nötig. Die Rechnung ist beglichen, Maurice. Beglichen? Ja. Dann bist du also doch einverstanden, die Vergangenheit zu vergessen. Ich vergesse nichts, Maurice. Du hast von mir verlangt, dass ich dir zwei unterschriebene Dokumente übergebe. Und? Mit dem einen hättest du mich für den Rest meines Lebens erpresst. Das andere hätte meine Freunde ans Messer geliefert. Du kannst nichts beweisen. Doch. Statt der beiden Dokumente habe ich dir den Beweis deines eigenen Verrates an deiner Regierung und deinem Land mitgebracht, Maurice. Was soll dieser Bluff? Das ist kein Bluff, Maurice. Ich habe ein Tonband von deiner Unterhaltung mit meiner Tochter während der letzten halben Stunde. Die beiden Herren hier können bezeugen, dass die Tonqualität ausgezeichnet ist. Es waren ja auch drei Mikrofone hier im Zimmer. Haben Sie das gewusst, Anna? Ja. Ich bin nicht umsonst die Tochter meines Vaters. Eine Kopie dieses Bandes wird dem ungarischen Botschafter hier in Paris übergeben. Um irgendwelche Betriebsunfälle zu vermeiden, wird eine zweite Kopie auf dem offiziellen, diplomatischen Weg an deine Regierung nach Budapest geschickt. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, wie man mit Überläufern und Landesverrätern zu verfahren pflegt, Maurice. Ich verlange polizeilichen Schutz, Inspektor. Bis zu Ihrer Botschaft, selbstverständlich, Monsieur Sepsch. Pardon, Monsieur Pastor.